In den beiden Fälschungen für das eigene Kloster Reichenau verrät sich der Fälscher durch den nämlichen charakteristischen Duktus einzelner Buchstaben. In der einen Urkunde M1567 zeigt er sich in der Nachahmung diplomatischer Schrift noch sehr unbeholfen, während er in M1766 schon geübter geworden ist. Formen, die ihm in 1567 nur selten gelungen sind, hat er sich bereits angeeignet. Siehe Lechner, Seite 70 und 71. Dass aber unser Fälscher für seine Aufgabe gar nicht untalentiert war, beweist uns die Fälschung für Lindau. Lechner rühmt davon auf Seite 72, das Lindauer Spurium, also die Fälschung, zeugt von einer Gewandtheit, die bei mittelalterlichen Fälschern, falls sie ihre Erzeugnisse so fern abliegenden Zeiten untergeschoben, wie der unseren, selten anzutreffen ist. Und dennoch, dabei ist es ihm auch bei der Lindauer Fälschung doch nicht gelungen, den individuellen Charakter seiner eigenen Schrift zu verwischen. Siehe Seite 61. Man muss gestehen, unser Fälscher ist ein wunderlicher Kauz. Einerseits ausnehmend geschickt darin, fremde Schriftzüge nachzuzeichnen, verfährt er andererseits bei seiner Arbeit so ungeschickt, dass man überall und offenkundig seine natürliche Schrift, die des 12. Jahrhunderts, wiedererkennt. Wie soll man sich solchen Widerspruch erklären? Ganz einfach, meint Lechner, die verräterischen Kennzeichen späterer Zeit haben sich unwillkürlich eingeschlichen, siehe Seite 41. Auf den ersten Blick scheint nichts plausibler als diese Erklärung. Es genügt aber nur einiges Nachdenken und ein Vergleich der Faksimiles der Fälschungen auf der Tafel 2, um sich von der Nichtigkeit dieses Erklärungsversuches zu überzeugen. Als praktischem Fälscher konnte es dem Reichenauer Klosterinsassen nicht in den Sinn kommen, grafische Fantasieprodukte zu schmieden, sondern er hatte echte Vorlagen nachzuahmen. Wir sehen an dem Lindauer Spurium, dass er für die Bewältigung solcher Arbeit eine nicht alltägliche Begabung mitbrachte. Wenn er nun doch gleichzeitig ungeschickt, ungeübt, unaufmerksam bei seiner Arbeit gewesen sein soll, so muss sich seine Ungeschicktheit und Ungeübtheit, seine Nachlässigkeit in der Nachzeichnung der schriftlichen Vorbilder auf eine ganz charakteristische Weise äußern. Eben in der Ungenauigkeit, in der Unvollkommenheit der nachgezeichneten Buchstabenformen. Wenn der Fälscher ein bestimmtes R aus irgendeiner Zeit nur ungeschickt nachahmen kann, immer muss es doch derselbe Buchstabe, derselbe Schnörkel und so weiter sein, der in der Nachbildung ungeschickt und ungenau erscheint. Der Fälscher kann doch nicht aus lauter Ungeübtheit, Nachlässigkeit oder wie man sonst seine geistige Verfassung nennen will, etwas nachzeichnen, was gar nicht in seiner Vorlage steht. Er kann es jedenfalls nicht konsequent und durch die ganze Fälschung hindurch tun. Wenn die karolingischen Vorlagen keine Verschnörkelungen des T-Schaftes in der Weise hatten, wie solche in den Falsifikaten erscheinen, wie konnte sie dann der Fälscher ungeschickt versehentlich nachmalen? Wie kann sich einem ungeschickten Fälscher etwas willkürlich einschleichen, was gar nicht in seinen Vorlagen gestanden haben kann? Wenn ein Fälscher eine Vorlage aus seiner Zeit, also in der ihm in geläufiger Schrift seiner Zeit geschrieben, nachahmen will, also unser Fälscher eine Vorlage aus dem 12. Jahrhundert, so kann es ihm, wenn er kein Talent zur Schriftverstellung besitzt, sicher passieren, dass trotz der Nachzeichnung Elemente seiner natürlichen Schrift durchschimmern. Bei unserem Reichenauer Fälscher liegt aber die Sache so, dass die nachzuzeichnende Schrift der karolingischen Periode fast in allen Punkten von seiner natürlichen Schrift grundverschieden war und dass er somit grafische Elemente nachzuahmen hatte, die im psychologischen Sinne keine Verwandtschaft mit dem ihm natürlichen und geläufigen Schriftformen aufwiesen. Der Fälscher müsste geradezu in einem geistigen Dämmerzustande gearbeitet haben, wenn sich bei der Nachzeichnung so fremdartiger Buchstabenformen etwas, was gar nicht in den Vorlagen stand, wie die Kennzeichen einer späteren Zeit, unwillkürlich eingeschlichen haben sollte. Auf alle Fälle hätte er eine so gewaltige, grell in die Augen fallende Abweichung von der Vorlage nach dem ersten oder zweiten unwillkürlichen Versehen bemerken und abstellen müssen. Er hat aber seine ungeheuerlichen Schnitzer nicht bemerkt, sondern munter darauf losgeschrieben, das heißt, er hat die Abweichungen von seinen Vorlagen absichtlich vorgenommen. Den vollen Beweis liefern uns diese Faksimiles. Die fotografischen Abbildungen der 6 Fälschungen auf Tafel 2 zeigen zwar an gewissen grafischen Besonderheiten, dass alle Falsifikate aus einer und derselben Fälscherhand hervorgegangen sind, sie zeigen aber auch deutlich, dass jede der 6 Urkunden für sich ein selbstständiges und in sich abgeschlossenes Ganzes bildet. So willkürlich der Fälscher im Ganzen gearbeitet zu haben scheint, so konsequent benimmt er sich im Bereich jeder einzelnen Urkunde. Vergleicht man beispielsweise das F in den 6 Urkunden in Felicita, so ergibt sich, dass 1567 und 961 das einfache F haben, aber in abweichender Form, dass ferner 158, 157 und 1361 statt des einfachen F die merowingische F-Verbindung zeigen, aber ebenfalls nicht in derselben Ausführung. Denn das FI in 158 unterscheidet sich von dem FI der anderen Fälschungen in auffälliger Weise. Desgleichen sind fast in allen Urkunden die Formen des G, Lang-ST durch leichte Modifikation unterschieden.